Wenn Sie alle Fakten wollen, müssen Sie den Colonel fragen. Aber der Colonel ist tot. Also müssen Sie sich mit mir begnügen. Schließlich gibt es sonst niemanden, der Ihnen die Geschichte erzählen würde. Der Colonel sicher nicht. Und Anna auch nicht. Na, Karl schon gar nicht. Und wo der Chief ist, weiß ich nicht. Der namenlose Allesbeherrscher ist verschwunden. Also müssen Sie sich mit mir begnügen. Es war einmal ein Spion. Von Russell Graves. Aus dem Amerikanischen von Konrad Zobel. Alles begann mit diesem Anruf von Carl Jung. Ich schaute gerade aus dem Fenster meines Büros auf die graue Fassade gegenüber und fragte mich wieder einmal, wohin all die Jahre verschwunden waren und was von ihnen geblieben war, aus einem Gesicht voller Sorgenfalten. Detektiv King? Mr. King. Derselbe. Mein Name ist Carl Jung. Karl mit K. Hat Tony Ulmer mit Ihnen gesprochen? Hat er. Tony hält große Stücke auf Sie. Das haben wir gemeinsam. Was kann ich für Sie tun? Treffen Sie mich morgen Nachmittag in der Central Station um 13:30. Am Zeitungsstand beim Bahnsteig 4. Dann erkläre ich Ihnen alles. Bisschen geheimnisvoll, finden Sie nicht? Mein Zug kommt um 1:25 an. In Ordnung, wenn Sie es so haben wollen. Aber ich weiß gerne, worauf ich mich einlasse. Nicht am Telefon. Ich sehe Sie also morgen. Wie erkenne ich Sie? Brauner Mantel mit Pelzkragen, Lederhandschuhe, grüner Schal. Und in Begleitung die schönste Rothaarige, die Sie je gesehen haben. Ich kann's nicht erwarten. Ich hätte den Fall nicht annehmen sollen. Was ich von Tony Ulmer und seinen internationalen Verwicklungen wusste, hätte mich warnen sollen. Aber der Kühlschrank war leer. Und Geld mehr als willkommen. Egal woher. In meinem Büro war es auch nicht gerade gemütlich. Und der Winter trug auch nicht dazu bei, meine frostige Stimmung zu heben. Ich war zu früh dran und besorgte mir eine Zeitschrift. Das tropische Paradies auf der Titelseite steigerte nur meine Sehnsucht nach Wärme. Aber die Temperatur stieg deutlich, als die schönste Rothaarige, die ich je gesehen haben sollte, am Bahnsteig auftauchte. Ja, vielleicht war sie das. Kaum einer, der sich nicht nach ihr umdrehte, als sie dem Bahnsteig entlang kam. Sie wusste das. Und die anderen wussten, dass sie es wusste. Schnell schauten sie wieder in eine andere Richtung. Carl Jungs Erkennungsmerkmale? Völlig unnötig. Die Begleitung genügte voll auf. Zusammen waren sie nicht gerade die Schöne und das Ungeheuer, wie sie mir da entgegenkamen, aber im Vergleich fiel sein Aussehen doch ziemlich ab. Mr. Young? Ich bin überrascht, Mr. King. Ich hatte jemand Jüngeren erwartet. Willst du mich nicht vorstellen, Carl? Tut mir leid. Anna Karenina, Mr. King. Anna Karenina. Das ist ein müder Scherz von Carl, Mr. King. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Wir wollen nicht allzu neugierig sein, oder? Anonymität ist Trumpf. Sticht aber nicht immer. Ja. Manchmal möchte man jemanden schon näher kennenlernen. Nennen Sie mich doch einfach Anna, Mr. King. Vielleicht fährst du doch lieber voraus ins Hotel, Anna, und ruhst dich aus. Hm? Es war mir nicht klar, was zwischen den beiden lief. Signale flogen hin und her, aber ich konnte sie nicht deuten. Und dann war sie auf dem Weg und zog wieder die Blicke auf sich. Besonders jene eines unauffälligen Mannes. Seine Augen folgten ihr und kehrten dann zu uns zurück. Sie hatten einen irritierten Ausdruck angenommen. Sie sehen den Mann da drüben? Er ist der Grund, warum ich Sie sprechen will. Wer ist er? Keine Ahnung. Ich habe ihn noch nie gesehen. Er ist nur ein Handlanger. Das müssen Sie mir genauer erklären, aber gehen wir doch in eine Bar. Diese Kälte bringt mich nach oben. Ist er schon nachgekommen? Noch nicht. Er wird kommen. Er ist einer von Ihnen. Ich kann Sie meilenweit riechen. Was darf ich Ihnen bringen, meine Herren? Scotch und Soda. Im Budweiser. Also, was ist hier eigentlich los? Wer verfolgt Sie? Erzählen Sie mir was über diese Leute. Es tut mir leid, ich war bisher etwas vage. Er ist gerade hereingekommen. Hab ich es nicht gesagt? Was macht er? Lehnt an der Bar, bestellt ein Bier. Hier, meine Herren. Scotch und Soda und ein Bier. Danke. Danke. Also Klartext. Toni Ulmer sagte, Sie hätten ein Problem, aber er wollte nichts Näheres sagen. Und Sie wollten nicht am Telefon reden. Nun, hier gibt's kein Telefon. Und wenn Sie mir jetzt nicht sagen, was Sache ist, dann bin ich eine Schneeflocke. In Ordnung. Der Mann an der Bar soll mich beschatten. Er hatte am Bahnhof kein Problem, mich zu erkennen. Mit Miss Rotschopf im Schlepptau ist das kein Wunder. Wer ist sein Auftraggeber? Das weiß ich nicht. Das sollen Sie rausfinden. Soll ich ihn mir gleich vornehmen? Er ist die dritte Garnitur. Ich habe Grund zur Annahme, dass auch die erste Garnitur in der Stadt ist. Wer? Das ist Ihr Job. Und wie soll ich das tun? Heute Abend. Dieser Mann, wer immer er ist. Vielleicht ist es eine Sie. Ja, nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Und weiter? Ich habe Informationen, dass er heute Abend in der Oper sein wird. Es gibt eine Ballettvorstellung, Schwanensee. Anna und ich werden auch da sein. Und er wird wahrscheinlich nach uns Ausschau halten. Ich habe für Sie eine Logenkarte, von wo Sie alles überblicken können. Achten Sie darauf, wer sich besonders für uns interessiert und versuchen Sie rauszufinden, wer er ist. Danach treffen wir uns in meinem Hotel. Wir logieren im Palais de Luxe, Zimmer 417. Ich werde Sie erwarten. Sie arbeiten schnell, kommen in der Stadt an und haben schon 3 Karten für das Ballett, um das sich die Leute reißen. Wie machen Sie das? Anna hat Verbindungen. Und von wem wissen Sie, dass die bewusste Person in der Vorstellung sein wird? Tito. Anna? Anna. Und das ist alles? Das ist alles. Also gut, geben Sie mir die Karte. Hier. Und noch etwas. Ich nehme an, er hat eine sportliche Figur. Also die Dickbäuche können Sie vergessen. Werden Sie da sein, Mr. King? Noch vor Ihnen. In der Eingangshalle herrschte großes Gedränge. Die Frauen trugen teure Roben. Manche von ihnen sahen sogar gut aus. Meine Szene war es nicht. Aber ich passte schon lange nirgendwo mehr hin. Loge 8. Ihr Platz ist... Von meinem Blickwinkel aus konnte ich den ganzen Raum übersehen. Wie am Bahnhof ruhten auch hier alle Augen auf Anna, als sie mit Yang den Gang herunterging. Unter den sportlicher aussehenden Besuchern, die es auf meinen Klienten abgesehen haben könnten, fiel mir einer besonders auf. Er war groß und hielt sich gerade wie ein Offizier. Er schaute kurz in sein Programmheft und begann dann, das Publikum mit seinem Opernglas zu mustern. Als er bei Yang und Anna ankam, hielt er still. Ich bin kein Ballettfan, aber die Tänzer waren talentiert. Ihre Pirouetten hatten nichts mit den Verrenkungen zu tun, mit welchen ich mich durchs Leben schlug. Von der Bühne kam genug Licht, um den großen Mann im Auge behalten zu können, der Yang und Anna beobachtete. Die Tänzer hüpften sich die Seele aus dem Leib, aber ich war froh, als der erste Akt vorbei war. Der große Mann verließ das Auditorium und ich folgte ihm über Umwege. Mein Unbekannter fand einen Platz an der Bar und mir gelang es, den Platz neben ihm zu ergattern. Gute Vorstellung. Schwanensee bleibt ein ziemlicher Nonsens. Oder interessieren Sie Männer, die sich in Vögel verlieben? Seine Stimme passte zu seiner aufrechten Haltung. Ohne Kommandoton verriet sie, dass sie Widerspruch nicht gewohnt war. Nun, Ballett gehört nicht gerade zu meinen Leidenschaften. Darauf können wir uns verständigen, Mr. King, Dan King. Sehr erfreut, Mr. King. Mich nennt jeder Colonel. Meinen Namen kann außer meinem Vater niemand aussprechen und er ist schon Jahre tot. Ja, das Ballett ist nicht mein Fall. Sicher ist die Anstrengung bewundernswert, alles so leichtfüßig erscheinen zu lassen, aber dann denke ich wieder an die lächerliche Story und schon verliere ich das Interesse. Mich langweilt dieser Zirkus. Ich bemerkte, dass Sie nicht ganz bei der Sache waren, Colonel. Je älter ich werde, umso schwerer bin ich zu unterhalten. Oft finde ich das Publikum interessanter als die Vorstellung. Eine schlechte Angewohnheit. Ist Ihnen jemand besonders aufgefallen? Ein alter Herr, anscheinend halb taub, der sich die ganze Vorstellung hindurch mit der Hand am Ohr vorbeugte. Und natürlich diese schöne Rothaarige. Die fiel jedem auf. Ich würde zu gerne wissen, wer die ist. Ihr Begleiter ist Ihnen nicht aufgefallen? Nicht wirklich. Sie hat alle überstrahlt. Ich glaubte ihm kein Wort. Seine Antwort kam zu schnell, zu bestimmt für eine beiläufige Bemerkung. Es war klar, der Colonel war mein Mann. Wenn Sie Ballett nicht mögen, warum sind Sie dann hier, Colonel? Die leidigen Geschäfte. Und in welcher Sparte leiden Sie? Maschinenwerkzeug, Verkauf. Nicht sehr aufregend für Uneingeweihte, aber die Manager, mit denen ich zu tun habe, erwarten, dass ich bei solchen Gelegenheiten auftauche. Zumindest ihre Frauen sagen das. Und was treiben Sie, Mr. King? Geschäfte wie Sie. Aber die Leute, die ich treffen sollte, sind nicht aufgetaucht. Und was sind Ihre Geschäfte, Mr. King? Versicherung, Leben, Auto, Haushalt, Tanzbeine. In diesem Augenblick sah ich, wie Young und Anna durch den Saaleingang in unsere Richtung kamen. Auch der Colonel musste sie gesehen haben. Sein Lächeln gefror, die Haut über seinen Backenknochen spannte sich und seine Augen verengten sich kaum merklich. Young und Anna schenkten uns keine Beachtung, aber Annas Lippen wurden schmal. Ich fürchte, die Vorstellung beginnt wieder. Darf ich Sie nachher auf einen Drink einladen, Colonel? Tut mir leid, Mr. King, die Geschäfte rufen. Ich muss auf eine langweilige Party, die ein wichtiger Einkäufer der Regierung gibt. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben, Mr. King. Nach der Vorstellung wollte ich sehen, was der gute Colonel tatsächlich vorhatte, bevor ich mich zu Youngs Hotel aufmachte. Aber schon nach einigen Schritten... Würden Sie bitte mit uns mitkommen? Es waren drei. Schwarze Mäntel, weiße Schals, Hüte tief im Gesicht. Originelle Dienstbekleidung habt ihr, Boys, aber meine Begleitung, die suche ich mir lieber selber aus. Es gibt da jemanden, der mit Ihnen zwanglos plaudern will. Er wartet gleich um die Ecke. Der Griff um meinen Arm verstärkte sich schraubstockartig. Um die Ecke stellte sich als eine ruhige Bar heraus, mit ein paar Leuten aus dem Publikum der Ballettvorstellung. Ich wurde nach hinten geführt und kam durch eine schwere Tür in einen Raum, der früher mal eine Küche gewesen sein musste, aber nun ziemlich leer war. Ein Ofen, ein paar Schränke, eine rostige Spüle. Hier ist Ihr Besuch, Chief. Bitte, setzen Sie sich, Mr. King. Sie sind der Chefkoch hier? Wer ich bin, spielt keine Rolle. Es geht hier einzig um Sie und wer Sie sind, Mr. King. Wenn Sie meinen Namen kennen, brauche ich mich ja nicht mehr auszuweisen. Der Name ist wichtig. Der Kontostand ist wichtig. Auch die Blutgruppe, wenn man es auch rechtzeitig in die Notaufnahme schafft. Wenn Sie meinen Namen herausfinden konnten, wäre der Rest nicht schwer gewesen. Ihre Akte weist Sie als Privatdetektiv aus, Mr. King. Ich frage mich, wie privat Sie sein können. Meine Akte? Wir heben alles feinsäuberlich auf. Sie sind gut dokumentiert, Mr. King. Aber ich bin nicht sicher, ob unsere Unterlagen wirklich vollständig sind. Und wie kommt es, Herr Oberbuchhalter, dass Sie eine Akte über mich führen? Die Institution, der ich angehöre, führt Akten über jeden, der uns interessiert. An Ihnen sind wir interessiert, Mr. King. Welche Institution? Das tut nichts zur Sache. Da bin ich ganz anderer Meinung. Glauben Sie mir, Mr. King, auch, wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Sie sind besser daran, es nicht zu wissen. Also gut, Mr. Wie war noch der Name? Meine Kollegen nennen mich einfach Chief. Leicht zu merken. Das ist heute mein Tag der Namenlosen. Zuerst eine schöne Frau mit Fantasienamen, dann ein Colonel, der angeblich keinen aussprechbaren Namen hat. Und jetzt Sie. Bei der Erwähnung des Colonel hatten die Augen des Chief kurz aufgeleuchtet. Ach ja, der Colonel. Was können Sie mir über ihn erzählen? Warum soll ich Ihnen irgendetwas über ihn erzählen? Ich arbeite nicht für Ihre Institution und Sie sind nicht mein Chief. Warum wollen Sie überhaupt etwas über den Colonel wissen? Es ist besser für Sie, wenn Sie auch die Antwort auf diese Frage nicht kennen, Mr. King. Außerdem weiß ich ohnehin alles Wissenswerte über ihn. Ich interessiere mich nur für das kürzlich stattgefundene Gespräch zwischen Ihnen beiden. Warum haben Sie auch die Wanzen vergessen? Dann hätten Sie mithören können. Auch Richtmikrofone sind schon erfunden. Wir vergeuden Zeit. Kommen wir zu Carl Young. Welchen Auftrag erledigen Sie für ihn? Mein Auftrag, nicht Ihren. Mr. King, ohne Lizenz werden Sie gar keinen Auftrag mehr haben. Das lässt sich leicht arrangieren. Also, wann werden Sie Young wiedersehen? Vielleicht bald, vielleicht nie. Sie werden ihn wiedersehen, Mr. King. Und wenn Sie ihn sehen, dann habe ich eine Botschaft, die Sie ihm überbringen können. Wenn Sie ihn sehen, dann werden Sie ihm sagen, dass Sie nicht länger tun werden, was immer Sie für ihn tun wollten. So lange Sätze kann ich mir nicht merken. Sagen Sie einfach, der Chief hat Ihnen geraten, Ihre Geschäftsbeziehung zu beenden. Geraten? Mein Geschmack ist die sanfte Tour. Aber Sie können sich's aussuchen. Ich habe eine Verabredung. Ich breche dieses freundliche Treffen nur ungern ab. Noch dazu in dieser kuscheligen Umgebung. Aber ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Um Mr. Young zu sehen? Vielleicht. Nun gut. Wenn ich Sie schon nicht überreden kann, lassen Sie mich wenigstens eine Warnung aussprechen. Wir leben in einer gefährlichen Welt, Mr. King. Das ist keine Welt für wichtigtuerische Amateure. Und schon gar nicht für großmäulige Privatdetektive. Wie ich sagte, eine gefährliche Welt. Sie haben ja keine Ahnung, wie gefährlich. Gestorben ist er schnell, Mr. King. Ein langsamer Tod wäre mir ein Horror. Im Übrigen bin ich sicher, dass Sie nicht so gemein wären, einem armen Freiberufler den letzten Kunden wegzunehmen. Ich habe mich oft gefragt, warum Leute wie Sie solche dummen Sprüche für Ihr Ego brauchen. Und? Die Antwort? Es gibt keine Antworten. Ach, vielleicht, weil es oft genug die letzten Worte waren. Mein letztes Wort haben Sie. Finger weg von der Sache. Oder ich kann für nichts garantieren. Zu meiner Überraschung folgte mir niemand auf dem Weg zum Palais Deluxe. Der Chief hat etwas gesagt, das mir nicht aus dem Kopf ging. Es gibt keine Antworten. Es gefiel mir nicht. In meiner Welt will man antworten. Aber in diesem Fall kannte ich noch nicht mal die richtigen Fragen. Das Palais Deluxe war weder Deluxe noch ein Palais. Es war ein mittelmäßiges Hotel wie 100 andere in der Stadt. Und vielleicht wollte Young das so. Wenn ich vor irgendwas und irgendwem auf der Flucht wäre, ging es mir genauso. Aber war auf der Flucht? Vielleicht war das eine zielführende Frage. Sie kommen gerade recht. Sich täuschen. 5 Buchstaben. Der Mann an der Rezeption sah vom Kreuzworträtsel auf, das ihn gerade beschäftigte. Irren. Irren, ja, richtig. Danke. Irren. Oh, pardon. Was kann ich für Sie tun? Young, Carl Young. Freund von Ihnen? Wie viele Buchstaben? Mr. Young ist auf 417. Ich sah mit einer rothaarigen Braut hereinkommen, ob er da jetzt gestört werden will. Keine Angst, ich bin nicht der Ehemann. Übrigens, Sie kennen nicht zufällig die Hauptstadt von Albanien. 6 Buchstaben. Der zweite ist ein I, der vorletzte ein N, der letzte ein A. 417? 417. Der Aufzug ist dort drüben. Versuchen Sie es mit Vienna. Vienna? Vienna. Vienna. Als ich nach oben fuhr, fragte ich mich, ob man auch aufwärts in die Hölle fahren kann. Mit der Rothaarigen wäre mir das egal. 417 war am Ende des Ganges. Vor 413 stand ein Tablett mit leeren Tellern und Gläsern, die Überreste eines Abendessens. Das 415 dröhnte Klassik. Wagner oder was ähnliches. Ich dachte schon, Sie kommen überhaupt nicht mehr. Was hat Sie aufgehalten? Kleine Umleitung. Ein Drink? Den kann ich jetzt gebrauchen. Scotch? Passt. Miss Rothaar saß an einem kleinen Schreibtisch an der Wand. Sie war nur mit einem Bademantel bekleidet. Und diese Beine... Wir hatten schon Sehnsucht nach Ihnen, Mr. King. Der Chief schickt Grüße. Aufpassen. Sie verschütten den Whisky auf dem schönen Teppich des Palais Deluxe. Wann haben Sie den Chief gesehen? Ungefähr vor einer halben Stunde und ich bin nicht gerade beeindruckt von seinem Büro. Sie waren in seinem Büro? Er ist schockiert, Mr. King, weil er noch nie im Büro des Chief war. Ich übrigens auch nicht. Niemand geht in sein Büro. Niemand weiß, wo sein verdammtes Büro ist. Nehmen Sie nicht alles so wörtlich. In Wirklichkeit war es eine verdreckte alte Küche hinter einer kleinen Bar. Das sieht dem Chief schon eher ähnlich. Wer zum Teufel ist der? 3 seiner Leute schleppen mich ab. Das habe ich gar nicht gern. Kaum hatte ich das gesagt, wurde mir klar, dass sie begonnen hatte, mich vor der Rothaarigen aufzuspielen. Ich wollte ihr gegenüber einfach nicht als jemand dastehen, mit dem man machen konnte, was man wollte. Was wollte er von Ihnen? Das Wichtigste zuerst. Wer ist er? Sollen wir es ihm sagen, Anna? Wenn ich Mr. King richtig einschätze, öffnen wir ihm entweder unser Herz oder wir müssen uns nach einem anderen Detektiv umsehen, richtig? Erfasst. Ich muss zugeben, dass mir das schmeichelte. Also gut. Wir haben einmal zusammengearbeitet. Wobei? Darüber sollten wir besser nicht reden. Dann adios. Haben Sie schon von Geheimdiensten gehört, Mr. King? Wir sind Spione. Das überraschte mich nicht wirklich. Und der Chief? Ist er der Häuptling der Spione? Er ist Ihr Manitou. Schicken Sie immer noch Rauchzeichen? Schon lange nicht mehr. Haben Sie je von einem gewissen Colonel gehört? Warum? Er ist der große Schatten, den ich für Sie suchen sollte. Nun, ich habe ihn gefunden. Ich weiß viel über den Colonel, aber ich habe ihn nie gesehen. Und ob Sie ihn gesehen haben? Was wollen Sie damit sagen? Heute Abend, in der Pause, an der Bar. Sie sind direkt an ihm vorbeigegangen. Er war überrascht. Sie starrte in ihren Drink und zog den Bademantel fester um ihre Schultern. Meinen Sie den Mann, mit dem Sie gesprochen haben? Genau der. Was ist mit Ihnen, Anna? Haben Sie ihn erkannt? Glauben Sie nicht, dass ich Karl das erzählt hätte? Sie war gut. Aber das war nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage. Der Chief möchte, dass ich Ihnen sage, dass ich nicht länger für Sie arbeite. Und? Stimmt das? Jetzt war der Moment der Entscheidung für mich gekommen. Wer weiß, ob ich mich nicht verabschiedet hätte, wäre mein Blick nicht wieder auf Anna gefallen. Ihr Lächeln siegt über die Drohung des Chief. Ich bin nicht heiß auf diesen Job, aber ich habe Ihnen zugesagt. Nun muss ich endlich wissen, was hier vorgeht. Karl, sei lieber offen zu Mr. King. Wenn ihn der Chief reingeholt hat, dann passiert hier etwas, wovon wir nichts wissen. Also gut. Du hast uns ohnehin schon jede Deckung genommen. Deckung? Warum müssen Sie sich vor mir verstellen? Sie haben mich angeheuert, erinnern Sie sich? Genehmigen Sie sich lieber noch einen Drink, Mr. King. Und machen Sie sich auf eine hässliche Geschichte gefasst. Wenn sie mit Scotch hübscher wird. Karl, fang endlich an mit deiner Leidensgeschichte. Okay. Also, die ganze Geschichte. Und den Tag muss ich erst erleben, an dem mir jemand die ganze Geschichte auftischt. Sie beschäftigen sich doch mit Kriminellen, Mr. King. Auch, ja. Jedenfalls mit Leuten im Dunkeln. Sie wären gern im Dunkeln. Mein Job ist es oft, das Licht anzudrehen. Also, ich arbeite ebenfalls im Dunkeln. Das heißt, ich arbeitete im Dunkeln. Für einen bestimmten Verein der Regierung. Es ist vorbei. Und der Verein hat natürlich keinen Namen. Jedenfalls tut er nichts zur Sache. Und Sie, Anna? Sind Sie vom selben Verein? Oh, sieht so aus. Was mich betrifft, ich bin ein abgehalfterter Spion. Weggeworfen mit den Zeitungen von gestern. Erst verbittert. Aber jetzt sind Sie wieder im Spiel, Mr. Young. Nicht wirklich. Wie er sagte, Mr. King, es ist eine lange Geschichte. Mach weiter, Karl. Es begann vor einigen Jahren. Auf dem Balkan gab es den regelmäßigen Aufruhr und die Weltmächte waren voll involviert. Ich war damals in Spanien wegen der baskischen Terroristen. Plötzlich waren Leute wie Karadzic oder Mladic wichtiger. Jetzt kommt der Chief ins Bild. Er stellte ein Team zusammen, das nach Belgrad gehen sollte, um zunächst die Möglichkeiten für unsere Operation zu erkunden. Er leitete die Aktion vom Hauptquartier aus, aber vor Ort waren wir ziemlich auf uns allein gestellt. Wir waren zu sechst. Die übliche Kombination von Sprachexperten, politischen Spezialisten und Kämpfern, alles trainierte Agenten. Wir wurden aus ganz Europa zusammengestellt. Wir waren die Besten für den Job. Und das wage ich zu behaupten. Und das können Sie ihm glauben? Was ich glauben konnte oder nicht, das wollte ich mir noch überlegen. Damit kommen wir zum Colonel. Wir sollten ihn in Belgrad kontaktieren, was wir auch taten. Wir kommunizierten via eines Briefkastens in einem Laden, der von einem Türken mit einer ungarischen Frau geführt wurde. Zunächst ging alles glatt. Der Colonel gab uns Informationen, die uns ermöglichten, in Regierungsgebäude und Parteizentralen einzudringen. Eines Tages erhielten wir Nachricht vom Colonel, dass wir uns in einem Kaff an der bosnischen Grenze zum entscheidenden Schlag treffen sollten. Doch dann änderte sich die Lage plötzlich. Eine Nachricht erreichte mich von unserem Kontaktmann in der Botschaft. Ich war elendskrank, hatte verdorbene Muscheln gegessen und war daher noch nicht aufgebrochen, als die Nachricht von der Botschaft kam. Die Nachricht war vom Chief und lautete: Stoppt die Operation, brecht jeden Kontakt mit dem Colonel ab, er ist ein feindlicher Agent. Aber es war zu spät. Die anderen waren schon unterwegs und kamen nie mehr zurück. Alle Erkundigungen stießen nur auf Achselzucken. In jener Zeit hätte niemand etwas zugegeben, aber ich fand die Wahrheit durch Kontakte, die dem Colonel nicht bekannt waren. Erzähle Mr. King von Natalia. Natalia war die Linguistin im Team. Sie beherrschte alle Sprachen des Balkans. Du hattest was mit ihr. Ich hatte sie gern, ja. Und als sie für immer verschwand, schwor ich mir, dass ich den Colonel eines Tages zur Strecke bringen würde. Jetzt ist dieser Tag gekommen. Nach dem Misslingen der Operation legte man mir einen Ausstieg aus der Agency nahe. Ich hatte nie mehr was mit ihr zu tun. Dann eines Tages diese Nachricht. Der Colonel ist zurück. Und es gab eine Telefonnummer. Es war der Chief. Eine private Nummer, sehr privat. Er erzählte mir, dass er erfahren hatte, dass der Colonel in der Stadt sein würde und wenn ich ihn fände, würde die Agency für seine gerechte Bestrafung sorgen. Und was ist meine Rolle in diesem Mantel- und Degenstück? Ganz einfach. Der Colonel weiß, dass ich ihm in Belgrad entkommen bin und er weiß, dass ich ihn belasten kann, obwohl ich ihn nie von Angesicht zu Angesicht gesehen habe. Er möchte mich unbedingt finden. Um was zu tun? Um mich zu töten. Ist das nicht etwas melodramatisch? Melodrama ist in unserem Geschäft Realität, Mr. King. Wir wechseln zwischen Hochspannung, Melodrama, wenn Sie so wollen, und der entsetzlichen Langeweile, wenn wir herumsitzen und auf Dinge warten, die nie eintreffen. Darin unterscheidet sich Ihre Welt nicht sehr von der unseren, Mr. King. Meine Welt ist von misstrauischen Ehemännern bevölkert, von Angestellten, die in die Kasse greifen, Erpressern. Nein, da gibt es keine Parallelen. Außer, dass man nirgends ehrlich zueinander ist. Sie glauben mir nicht, Mr. King. Ich glaube Ihnen, wie ich jedem Klienten glaube. Bis ich ein bisschen nachprüfe und entdecke, dass ich belogen wurde. Sie glauben, dass wir Ihnen nicht reinen Wein eingeschenkt haben, Mr. King? Das weiß ich nicht. Aber irgendwann werde ich es herausfinden. Ich glaube nicht, dass wir uns bis irgendwann Zeit lassen können. Haben Sie wenigstens feststellen können, wo sich der Colonel aufhält? Nein. Wir unterhielten uns über alte Männer, schöne Frauen, das Ballett und ganz nebenbei über Maschinenwerkzeug. Ich schaute in Annas Richtung. Sie nickte. Ihre Augen waren geschlossen. Jedes Lächeln war aus ihrem Gesicht verschwunden. Dann haben Sie noch ein gutes Stück Arbeit vor sich. Meine Wohnung war näher dem Palais de Luxe als der Oper, aber es war doch ein weiter Weg. Die Kälte biss mir ins Gesicht. Die Straßen waren in dieser Gegend leer. Keine Clubs, keine Lokale. Mir war das Dunkel recht, die Leere. Jetzt sogar die Kälte. Sie entsprachen meiner momentanen Stimmung und meiner Befürchtung, dass ich da in etwas hineingeraten war, wo ich besser nicht sein sollte. Ein Mann wollte herausfinden, wer ihm folgte. Na, ist in Ordnung. Das gehört zu meinen Hauptbeschäftigungen und ich war es nicht schlecht. Aber das hier ging über den wütenden Ehemann hinaus. Hier ging es um Spione und Leute, die von Verrätern umgebracht wurden. Von Leuten ohne Namen, mit Titeln, die nichts besagten. Hier ging es um eine verführerische Rothaarige, die eine zwielichtige Verbindung zu einem Mann hatte, der sich als Ex-Spion, verratenes Opfer und begieriger Richter ausgab. Ich fühlte mich nicht wohl dabei. Ich hatte den Boden verloren. Sollte ich doch aufhören, den namenlosen Chief zufriedenstellen? Was, wenn ich... Mr. King? Ich habe mich entschlossen, Ihrer Einladung zu folgen. Wir müssen miteinander reden. Nicht jetzt, Colonel. Es ist spät und ich bin müde. Morgen können wir gerne weiterreden. Sagen Sie mir, wann und wo. Tut mir leid, Mr. King, morgen ist es zu spät. Vielleicht lassen Sie sich davon überzeugen. Ich bin kein Freund von Feuerwaffen, aber manchmal sind es praktische Werkzeuge. Die Pistole in seiner Hand war klein, aber nicht weniger furchteinflößend. Ich war zu müde, um mich zu wehren. In Ordnung, wenn wir damit die Dinge regeln können. Aber stecken Sie Ihren Freund wieder ein. Ich kann Sie beruhigen, Mr. King. Wir werden die Dinge regeln. Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten, Mr. King? Türkisch. Ich kaufe sie in Belgrad. Sagen Sie mir lieber, was so wichtig ist, dass es nicht bis morgen warten kann. Sehr einfach, Mr. King. Man führt sie an der Nase herum. Wer ist Mann? Kommen Sie, Mr. King, strengen Sie sich ein bisschen an. Sie sind Privatdetektiv. Ich weiß, dass Sie eine Verbindung mit Mr. Young und Miss Ivanov eingegangen sind. Ivanov. War das nun der wirkliche Name von Anna Karenina? Angenommen, Sie wären meine Klienten. Was dann? Wie ich schon sagte, Mr. King, man führt sie an der Nase herum. Und ich bin sicher, dass da auch ein gewisser Chief mit im Spiel ist. Wenn Sie so viel wissen, was machen Sie denn hier? Es sieht nicht danach aus, als hätte ich noch Neuigkeiten für Sie. Ich bin müde, Colonel. Und wenn Sie nichts mehr zu sagen haben, gehen Sie bitte. Ich habe aber mehr zu sagen. Sie werden reingelegt, Mr. King. Von einem der rücksichtslosesten Geheimdienste der Welt. Warum soll ich Ihnen das glauben? Wir haben die gleiche Abneigung gegen tanzende Schwäne. Und ich habe Beweise. Dass ich reingelegt werde? Das ist kein Spiel. Das Ganze hat mit einer Begebenheit auf dem Balkan zu tun, aber das wissen Sie wahrscheinlich schon. Damals wollte jeder die Geheimnisse des anderen kennen. Überall Spione, die Spionen nachspürten. Sie konnten in kein Café gehen, ohne sie zu sehen, wie sie scheinbar Domino spielten und dabei ihre Informationen austauschten. Alle hatten sich gegenseitig an der Kehle. Wir Professionellen waren die Einzigen, die den Überblick hatten. Ich arbeitete damals in Belgrad. Als Verkäufer von Maschinenwerkzeug? Sagen wir, ich betrieb Aufklärung. Für welche Regierung? Wer immer meine Dienste brauchen konnte. Im Laufe der Zeit waren das alle. Und Young war dabei? Young war ein Narr. Er glaubte an die patriotische Sache. Im Gegensatz zu Ihnen? Ich hoffe, Mr. King, Sie sind nicht so naiv, um Patrioten zu trauen. Mehr als Söldnern allemal. Dann sind Sie ein größerer Narr, als ich dachte. Lassen Sie mich etwas über Patriotismus sagen. Mord, Vergewaltigung, Raubzüge. Sie können sich keinen Horror ausdenken, der nicht im Namen des Vaterlandes begangen worden wäre. Der Patriot behauptet nur, das Beste zu wollen, aber in Wahrheit ist er ein rücksichtsloser Despot. Und als gekaufter Handlanger begehen Sie keine Verbrechen? Wir kommen wenigstens ohne das Gesäusel aus. Wir behaupten nicht, irgendeinem Gott zu dienen. Zahle und wir gehören dir. Da gibt es keine Beschönigungen. Werden wir konkret, Colonel. Sie sagten, Sie hätten Beweise, dass Young und Anna mich reinlegen. Allerdings. Ich nehme an, Sie erzählten Ihnen von einem tödlichen Hinterhalt an der bosnischen Grenze, vom Mord an einem Geheimdienstteam, das sich um ein endgültiges Verschwinden von Karadzic und Mladic kümmern sollte. Es gab tatsächlich ein solches Team. Ich erfuhr von dem Hinterhalt und versuchte, die Tat zu stoppen, aber es war zu spät. Es waren fünf. Fünf Top-Leute und sie wurden umgebracht. Ich wette, Mr. Young erzählte Ihnen, dass das auf meinen Befehl geschah, aber das Gegenteil ist wahr. Ich habe den Befehl zu dieser Operation an der Grenze weitergeleitet, aber es war der Chief, der sie tot sehen wollte. Sie hatten zu viel über sein Doppelspiel herausgefunden und er wollte nicht aus dem Verkehr gezogen werden. Also ließ er sie umbringen, nachdem ich ihnen grünes Licht zum Aufbruch gegeben hatte. Ich versuchte, sie zurückzurufen, aber es war zu spät. Hieß eine von Ihnen Natalia? Ach, Sie sind an Natalia interessiert. Gut. Sehen Sie sich das an. Das ist kyrillisch. Russisch? Bulgarisch. Da muss ich passen. Brauchen Sie nicht. Sehen Sie sich das Foto auf der ersten Seite an. Betrachten Sie es ganz genau, Mr. King. Es war ein Foto von Anna. Anna Karenina. Sie heißt Ivanov. Ivanov. Und Sie haben ein Bild von ihr in einem bulgarischen Pass. Was soll das beweisen? Sie kennen das kyrillische Alphabet? Seine Augen hatten ein Leuchten, das mir nicht gefiel. Zugleich durchdringend und privat. Er zeigt auf die Buchstaben unter dem Foto von Anna. Natalia. Ja, Mr. King, Natalia. Natalia und ihre Anna sind ein und dieselbe Person. Und weiter? Denken Sie nach. Haben Sie den Chief getroffen? Ja. Ich wette, er hat es ihr geheimnisvoll getan. Sonst wäre er die Ausnahme gewesen. Was hat er Ihnen gesagt? Sie erwarten nicht, dass ich Ihnen das verrate. Ja, dann verrate ich Ihnen, was er gesagt hat. Er warnte Sie, Leute seines Schlages lieben es, andere zu warnen. Er warnte Sie vor einer Fortsetzung Ihrer Arbeit für Young. Waren Sie einverstanden? Drohungen machen mich widerspenstig. Oh je, das macht die Lage noch schwieriger. Sehen Sie, ich wollte Ihnen gerade selbst drohen, damit Sie mir sagen, wo die beiden sind. Oh, Colonel. Ja, dann tut es mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass ich viele Schmerzen für Sie voraussehe. Schmerzen von Young, Schmerzen vom Chief, Schmerzen von Natalia und Schmerzen von mir. Und weg war er. Nur der schwere Geruch türkischen Tabaks blieb zurück. Die Nacht war noch kälter geworden. Ich ließ mich aufs Bett fallen und versank sofort in einen unruhigen Schlaf, in dem alle Ereignisse des Tages ohne Namen durch meinen Kopf wirbelten. Ich bin ein abgehalfterter Spieler. Ich habe telefoniert. Lassen Sie mich etwas über Patriotismus sagen. Bricht jeden Kontakt mit dem Colonel ab. Ist ein feindlicher Angesicht. Passt genau. Drei Buchstaben. Drei Buchstaben. Das Vaterland. Ich bin ein abgehalfterter Spieler. Drei Buchstaben. Tod. T-O-T. Ja, was ist los? Sie sehen ja schrecklich aus. Es geht um Karl. Ich glaube, es passiert etwas Furchtbares. Setzen Sie sich erst mal, Anna. Kommen Sie erst mal zu Atem. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Auf dem Weg in die Küche drehte ich mich um. Sie hatte auf dem Sofa Platz genommen und schaute ins Leere. Als ich zurückkam, hatte sie sich nicht bewegt. Danke. Trinken Sie. Also, was soll das alles? Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Nehmen Sie sich die Zeit oder lassen Sie mich aus dem Spiel? Sie können da nicht mehr raus. Karl wird den Colonel töten. Sachte. Wie wird er den Colonel töten, wenn er ihn gar nicht kennt und nicht weiß, wo er zu finden ist? Heute früh kam ein Anruf. Jemand mit Verbindungen zum Geheimdienst. Kein Name, aber er wusste den Code. Er nannte eine Adresse, wo sich der Colonel heute Morgen um 10 aufhalten würde, eine Parkgarage. Ich habe Karl noch nie so entschlossen gesehen. Und er holte seine Pistole heraus. Was hat er gesagt? Nichts. Aber er geht zu diesem Treffen, Mr. King. Und er wird den Colonel töten. Und dann wird der Geheimdienst ihn töten. Übertreiben Sie dann hier ein bisschen? Er bekam keinen Tötungsbefehl. Und Befehle zu missachten kann tödlich sein. Was kann ich tun? Ich wurde nicht engagiert, um einen Mord zu verhindern. Bitte kommen Sie einfach mit mir zum Hotel zurück und reden Sie mit ihm. Sagen Sie ihm, dass der Chief sich um den Colonel kümmern wird. Vielleicht will der Chief alles andere als das. Dann lügen Sie. Im Geschäft müssten Sie das doch gelernt haben. Und warum soll ich Ihnen glauben, Anna Karenina? Natalia? Also wissen Sie das auch. Wer hat es Ihnen gesagt? Der Colonel. Karl wollte mich beschützen. Ich wurde nicht mit den anderen getötet. Und es gab dann noch etwas. Ich wusste, wie der Colonel aussah. Und das bedeutete, dass ich in Gefahr war. Denn der Colonel wird alles tun, um sich zu schützen. Deshalb änderte ich meinen Namen. Also ist er nicht hinter Karl her, sondern hinter ihm? Hinter der Natalia, die ihn in Belgrad gesehen hat und letzte Nacht in der Oper. Und jetzt? Soll ich vielleicht den Colonel in eine Falle locken? Nein, Sie müssen nur Karl aufhalten. Wenn Karl nicht auf Sie hört, warum sollte er dann auf mich hören? Wenn ich mit ihm rede, wird er nur noch wütend auf den Colonel. Ich kann ihn nicht zur Vernunft bringen, vielleicht können Sie es. Ich holte meinen Mantel. In der Hotelhalle war der Kerl an der Rezeption wieder in sein Kreuzworträtsel vertieft. Ah, Sie sind zurück, Miss K. Renina. Renina, ja. Jena war übrigens falsch. Richtige Antwort, Tirana. Aber ich habe noch was für Sie. Königliche Behausung, 6 Buchstaben. Der dritte ein Ö. Palast. Wie? Ja, wie dieses Hotel, Palast, Palais. Oh, ich verstehe. Tat er nicht. Aber warum sollte er mehr verstehen als ich? Ist Mr. Young ausgegangen? Ich glaube nicht. Im Flur von 413 stand wieder ein Tablett. Diesmal mit den Resten eines Frühstücks. Aus 415 ertönte die gleiche Musik wie in der Nacht zuvor. Geben Sie mir den Schlüssel. Hier. Young lag auf dem Bett. Sein Gesicht von uns abgewendet. Karl? Was hast du? Wie seine Arme und Beine verdreht waren, wusste ich, dass etwas faul war. Und als ich seine Schulter berührte, rollte mir sein Körper entgegen. Und seine Augen starrten uns an. Aber sie konnten uns nicht mehr sehen. Oh mein Gott! Oh Gott! Ich blickte mich um. Nichts war durcheinandergebracht worden. Alles war genau wie in der Nacht zuvor. Nur die Vorhänge waren offen und erlaubten der Sonne ein hartes Muster auf den Boden zu werfen. Gott, er war so lebendig, als ich ihn verließ. Können Sie nicht sein Gesicht abdecken? Ich zog die Bettdecke über seinen Kopf. Sollte die Polizei ruhig sauer sein. Das war der Colonel. Sie wissen, dass er nicht weiß, das. Unsere Aussage wird bei der Polizei wenig zählen, aber ich muss Sie verständigen. Ich würde das nicht tun, Mr. King. Er stand in der Tür zum Bad. In der Hand eine Pistole mit Schalldämpfer. Legen Sie den Hörer auf, aber schnell. So ist es recht, Mr. King. Warum haben Sie Karl getötet? Sie sind doch hinter mir hier. Er war Ihr Begleiter, Miss Ivanov, und das war Bedrohung genug. Gerade wie der arme Mr. King jetzt zur Bedrohung geworden ist. Aber es gab noch einen zwingenderen Grund. Mr. King, Sie müssen wissen, Young hatte mich zwar nie gesehen, aber er arbeitete für mich. Schon damals bei der bewussten Operation. Warum glauben Sie, dass er damals nicht dabei war? Verdorbene Muscheln? Unsinn. Er wusste, was passieren würde. Er wusste alles, denn er hat es für mich geplant. Wenn er für Sie arbeitete, warum haben Sie ihn dann umgebracht? Daran ist nur Miss Ivanov schuld. Ich? Wieso? Das verstehe ich nicht. Das kann ich mir vorstellen, naiv wie Sie sind. Er drohte mir, weil er sich in Miss Ivanov verliebt hatte. Ich dachte, die beiden waren schon verliebt. Würden Sie das erklären, Miss Ivanov? Das war nur unsere Deckung. Eine Idee vom Chief. Wussten Sie, dass Young für den Colonel arbeitet? Deshalb wollte der Chief, dass ich mit ihm arbeite, um rauszufinden, wer dahinter steckte. Der Chief hatte Verdacht geschöpft, aber er hatte nichts Konkretes. Als Young den Dienst quittieren musste, sollte ich an ihm dranbleiben. Und das haben Sie leider getan. Sie fanden heraus, dass ich für den Verrat verantwortlich war. Das wäre noch nicht schlimm gewesen, der Chief wusste das schon. Aber Sie wussten, wie ich aussah. Und das war zu gefährlich. Und Sie wissen es immer noch. Also habe ich keine Wahl, als eine kleine Szene mit Mord und Selbstmord zu arrangieren, in der auch der unschuldige Mr. King leider eine Kugel abbekommt. Sie wollen uns also alle umbringen. Ich bedauere das sehr, Mr. King, aber ich habe keine Wahl. Ich bringe nicht gerne Leute um. Ich bin keiner von jenen Sadisten, die man in unseren Kreisen so oft antrifft. Das müssen Sie doch zugeben, Miss Ivanov. Sie schmeicheln sich, Colonel. Sie gehören zu den Schlimmsten. Wie sehr doch individuelle Einschätzungen variieren, nicht wahr, Mr. King? Wenn Sie nicht einer von diesen Sadisten sind, warum dann dieses Geplauder? Da haben Sie wieder recht, Mr. King. Was haben Sie schon mit Ihrem Wissen, dass es für mich keinen anderen Ausweg gibt? Sein Kopf wandte sich kurz Anna zu, die eine kleine Bewegung gemacht hatte. Das gab mir die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte. Ich stürzte mich auf ihn und wir fielen beide über den Tisch. Als ich wieder Luft bekam, sah ich Anna auf der anderen Seite des Raumes am Boden liegen. Der Colonel rappelte sich auf. Er hatte die Pistole wieder an sich nehmen können und richtete sie auf mich. Ohne darauf zu achten, eilte ich zu Anna und legte ihren Kopf auf meinen Arm. Ein falscher Zug, Mr. King. Der letzte. Anna, Natalia war aus dem Feld geräumt. Ich hasse es, eine so schöne Frau sterben zu sehen, Mr. King. Sie hätten sie ohnehin getötet. Nein, Mr. King, ich bringe doch nicht meine eigenen Leute um. Beide arbeiteten für Sie? Nein, Mr. King, nur Miss Ivanov. Verstehe ich nicht. Natürlich nicht. Sie sollten das auch nicht verstehen. Wir haben auf Ihre Unschuld gezählt. Dann war alles eine... Eine abgekartete Szene, ja. Wenn Sie sich nicht als Held aufgespielt hätten, hätte es funktioniert. Hätte was funktioniert? Der Mord, Mr. King. Zwei Fliegen mit einem Schlag. Young war die eine, Sie waren... Sie sind die andere. Miss Ivanov brachte Sie hierher, um als Mörder Ihres Klienten zu dienen. Einschlägige Hinweise für ein Eifersuchtsdrama wurden schon platziert. Belastende Indizien in Ihrer Wohnung, die nur darauf warten, von einem eifrigen Polizisten gefunden zu werden. Über die ganze Stadt sind Kleinigkeiten verstreut, die alle zu dem unausweichlichen Schluss führen, dass Sie Young aus Eifersucht umgebracht haben. Und jetzt auch noch, es tut mir leid, es sagen zu müssen, jetzt auch noch Miss Ivanov, weil sie sich doch für Young und gegen Sie entschieden hatte. Und nun sind Sie dran, Mr. King. Der ausgerastete Mörder zweier Menschen, der Selbstmord begeht, als die Vernunft zurückkehrt und ihn die Reue packt. Können Sie nicht schon die Schlagzeilen sehen? Sollten Sie an Gott glauben, Mr. King, dann schlage ich vor, Sie sprechen ein letztes Gebet und lassen es einfach geschehen. Wie verdammter Idiot. Sie haben mein Leben gerettet. Ja, sehr ungern. Da schauen Sie sich um. Das alles ist Ihre Schuld. Sie mussten sich ja unbedingt einmischen in Dinge, die Sie nichts angehen. In eine Welt, von der Sie nichts verstehen. Eine Welt, von der ich nichts verstehe. Sehen Sie genau hin, Mr. King. Da liegen drei Tote. Niemand von ihnen wäre tot. Kein einziger, wenn Sie sich nicht eingemischt hätten. Für wen haben Young und Anna wirklich gearbeitet? Für Sie? Den Colonel? Niemanden? Jeden? Meine Leute arbeiten für das Volk. Der Colonel. Der arbeitete nur für sich selbst. Und deshalb stand er auf unserer Abschussliste. Vor 10 Minuten fand ich heraus, dass Anna oder Natalia oder wie immer sie heißt, für den Colonel arbeitete. Ja, das sollte er denken, aber in Wirklichkeit arbeitete sie für mich. Und wenn Sie sich nicht als Held aufgespielt hätten, würde sie jetzt noch leben. Und ich wurde von Ihrem Agenten angeheuert, um als nützliches Opfer zu dienen. Mr. Young war nicht mein Agent. Er hatte sich auf die Seite des Colonel geschlagen. Aber dann muss zwischen den beiden was schiefgelaufen sein. Was passiert jetzt? Wir müssen die Polizei raushalten. Meine Leute werden in ein paar Minuten hier sein, um dieses Schlamassel aufzuräumen. Und Sie, Mr. King, müssen verschwinden. Aus diesem Hotel. Aus Ihrem Büro. Aus dieser Stadt. Warum? Die Polizei weiß nichts über mich oder meine Verbindung zu Young oder Anna oder den Colonel oder zu Ihnen. Indizien. Diese kleinen Beweise, von welchen der Colonel sprach. Es wird Tage, vielleicht Wochen in Anspruch nehmen, sie alle zu finden. In genau einer Stunde wird Ihnen jemand am Bahnhof eine Fahrkarte in die Hand drücken. Und nehmen Sie das. Er nahm einen Briefumschlag aus seiner Brusttasche und reichte ihn mir. Er enthielt mehr Geld, als ich seit Monaten gesehen hatte. Aber ich hatte den Verdacht, es würde nicht für den Scotch reichen, den ich brauchen würde, um diese Geschichte zu verkraften. Wir melden uns, sobald die Luft rein ist. Wie werden Sie wissen, wo Sie mich erreichen können? Ich werde es wissen. Nun verschwinden Sie besser, Ihr Zug geht in einer Stunde. Sie haben das alles im Voraus geplant. Der Chief zeigte auf die Leichen im Raum. Natürlich nicht. Aber ich wusste, dass alles bald zur Explosion kommen würde. Und sie aus der Schusslinie gebracht werden mussten. Sie hatten unseren Mann gefunden. Meine Leute werden gleich hier sein und es ist besser, wenn sie nicht sehen. Und ich soll sie wohl auch nicht sehen. Auch das. Also gehen Sie endlich. An der Tür schaute ich mich ein letztes Mal um. Und Mr. King? Ja? Passen Sie auf sich auf. Als ich durch die Hotelhalle ging, öffnete der Mann an der Rezeption seinen Mund, um etwas zu sagen. Aber ich ging an ihm vorbei. Ich hatte genug von Rätselfragen. Ich war froh, dem Palais de Luxe entkommen zu sein und frische Luft zu atmen. Es ist kaum zu glauben, dass nur einige Stockwerke entfernt drei Leichname auf ihre Entsorgung warteten. Ich zog meinen Kragen hoch und ging Richtung Central Station. Hier bin ich also. Der Zug fährt gleich ab. Der Chief hat gut gewählt. Die warme Luft und das Meer würden gut tun nach der Kälte der Stadt. Auch wenn das Eis, das sich in meinem Innern gebildet hatte, nicht so bald schmelzen würde. Das ist mein Zug. Ich muss mich beeilen. Ich habe schon zu viele Züge versäumt. Es war einmal ein Spion. Von Russell Graves. Aus dem Amerikanischen von Konrad Zobel. Dan King, Peter Kurt. Carl Young, Gerd Warmeling. Anna, Michu Fries. Der Colonel, Thomas Thieme. Der Chief, Michael König. Der Mann an der Rezeption, Branko Samarowski. Sowie Uwe Achilles, Carsten Rühl und Alexander Czernek. Technische Realisation: Hertha Werner, Martin Tott und Gerhard Wieser. Regieassistenz: Matthias Kappohl. Musik: Peter Keitzar. Regie: Harald Kreber. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2004. Dramaturgie und Redaktion: Angela Di Ciriaco-Sussdorf.